Schritt C. Übung 24. A. Lesen, lösen. Sehen, hören. Kennen, können. Wetter, Wörter. B. Lest den Text und löst dann die Aufgabe. C. Wir kennen das Wort und können es schreiben. D. Ich sehe nichts und höre nichts. E. Ich nehme ein Brötchen.